Guten Abend allerseits. As we heard, Pastor Rob is not here tonight. Wie wir gehört haben, ist Pastor Rob heute Abend nicht da. Just in case you don't know me either. Falls ihr mich auch nicht kennt. I'm in this church since about 20 years. Seit ungefähr 20 Jahren bin ich jetzt in dieser Gemeinde. I have a photo that I would like to show you. Ich habe ein Bild, das ich euch gerne zeigen möchte. This is 1989. Das ist 1989. Just in case you wouldn't recognize him, Pastor Rob on the far right with the beard. Falls ihr es nicht erkennen solltet, Pastor Rob sitzt vorne mit dem Bart. And that was the church at the very beginning in a house group. Das war die Gemeinde ganz am Anfang. Es war ein Hauskreis. And I'm sure some of the house groups we have today are about that size. Und einige der Hauskreise, die wir heute haben, sind wahrscheinlich auch in dieser Größenordnung. Und ich bin da ganz im Eck zu finden mit Mary Murphy im Eck. There's Gerald and a few bunch of other people. All right, that's for that picture. So viel zu meiner Vergangenheit. All right, I'm excited to see so many faces. Ich bin überrascht, so viele Gesichter zu sehen. Even though it's a nice summer night out. Obwohl es ein wunderschöner lauer Sommerabend ist. I would like to ask how many people are below 30. Ich möchte fragen, wie viele Leute sind unter 30 Jahren? So that's true then. So it is a significant difference. Also es ist wahr, es besteht ein großer Unterschied. I just wanted to know for once. All right, I would like to touch a very critical subject tonight. Ich möchte ein sehr kritisches Thema heute Abend ansprechen. A subject I think that is very particular known for Austrians. Und ein Thema, das eben sehr spezifisch ist oder speziell besonders bei Österreichern. I have lived a number of years abroad. Ich habe einige Jahre im Ausland verbracht. My wife is from France. Und meine Frau ist aus Frankreich. I have a number of friends from other countries that I know very well. Und ich habe auch eine ganze Menge Freunde, die im Ausland wohnen und die ich sehr gut kenne. And I think one particular trait about Austrians. Aber ich glaube eine besondere Eigenschaft der Österreicher. And I know this because I am one. Und ich weiß das so genau, weil ich selbst Österreicher bin. Is that we are very lousy decision makers. Ist die, dass wir lausige Entscheidungs sehr lausig sind im Entscheidung treffen, sehr schlecht sind. And I would like to title this message. Und ich möchte an diese Botschaft, ich möchte ihr die Überschrift geben. The value of a single heart. Das Wert eines einzelnen Herzens. Or the subtitle would be. Oder der Untertitel könnte auch lauten. The pit of indecision. Die Fallgrube oder die Grube der Unentschiedenheit. And I'm sure you all know what that means. Und ich bin mir sicher, dass ihr alle wisst, was das bedeutet. You go to a Chinese restaurant. Ihr geht zum Beispiel in ein chinesisches Restaurant. The woman hands you the menu. Und die Dame gibt euch die Speisekarte. And then you go through the crispy chicken. Und dann geht ihr die Karte durch, angefangen bei dem knusprigen Huhn. Chicken. Yes, the crispy duck. I'm sorry. Okay. Also knusprige duck. Ente. Yeah. Must be duck. Then you have the spicy chicken. Und dann gibt's eben das würzige Huhn. Then you have the vegetarian stuff. Und dann gibt's auch das vegetarischen Menüs. Then you think, God, you know, all this is good. Und dann denkst du dir vielleicht, Mann, das ist alles irgendwie gut. But I have to make a decision. Aber ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. I remember many years ago I knew a girl. Und ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, ich kannte ein Mädchen. And whenever we went out for dinner, und immer wenn wir ausgingen, with a bunch of people, und wir waren eine ganze Gruppe, that was the bottleneck of the entire night. Und dann war das der Flaschenhals des gesamten Abends. She took forever to make that decision. Also sie hat wirklich eine Ewigkeit gebraucht, um sich and zu I'm entscheiden. Sure we all know that. Und we have known that. Wir kennen das alle. Ja. We have had that experience. Now this is a very insignificant decision. Das ist eine sehr unwichtige Entscheidung natürlich. What if we think of whom to marry? Was ist, wenn man daran denkt oder sich überlegt, wen soll ich heiraten? You think I like blondes. Und du denkst dir vielleicht, okay, ich mag Blondinen. But then again, I also like brunettes. Aber Brunette mag ich auch. And you take forever to make that decision. Und du brauchst wirklich eine Ewigkeit dazu, um eine Entscheidung zu fällen. Not that it's so stressful for a time. Nicht, dass es sehr stressig wäre. But I can tell you from my own experience. Aber ich kann euch sagen aus eigener Erfahrung. I'm married with 40. Ich bin habe mit 40 geheiratet. That it can become a real problem. Dass es ein echtes Problem werden kann. To say the least. Ja, um das Wenigste zu sagen. So it is a problem, I think, especially in Vienna. Und ich glaube, es ist ein besonderes Problem hier in Wien. Because we don't want to have the commitment. Weil wir nicht diese Hingabe möchten. For our decisions. Bezüglich unserer Entscheidungen. So if you order the crispy duck, also wenn du diese knusprige Ente bestellst, you cannot have the spicy chicken? Kannst du nicht dieses würzige Huhn gleichzeitig haben? Probably not. Wahrscheinlich nicht. Unless you eat a lot. Es sei denn, du isst sehr viel. Or if you decide for the blonde, oder wenn du dich für blond entscheidest, then you cannot decide for the brunette. Kannst du dich nicht gleichzeitig für brunette entscheiden. And so I make fun of it a bit. Und so scherze ich ein bisschen darüber. But this is your life and this is my life. Aber das ist euer Leben und das ist auch mein Leben. And I remember before I became a Christian. Und ich kann mich erinnern, bevor ich Christ wurde. That was right about that time when you saw that picture. Und das war also kurz vor der Zeit, die ihr da auf dem Foto gesehen habt. It was time for me to decide what to study. Da war es für mich an der Zeit zu entscheiden, was soll ich studieren. So many of you here are below 30. Und viele von euch hier sind unter 30. So maybe you're right at that point. Also vielleicht seid ihr auch noch an dieser Entscheidung. You think, God, you know, I can do this, I can do that. Ihr denkt euch, Gott, ich kann dies tun oder ich kann mich für jenes entscheiden. What should I decide? Aber wofür soll ich mich jetzt entscheiden? Now I'll just continue with the tragedy of my own life. Und ich fahre jetzt einfach fort mit der Tragödie meines eigenen Lebens. So I decided, that was before I was a Christian, I decided to study philosophy. Und das war also die Zeit, bevor ich Christ wurde. Ich habe mich dann entschieden, ich studiere Philosophie. Then I realized, no, that's no. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, nein, das also passt nicht. So I studied biology. Und dann habe ich mit Biologie angefangen. Then I studied art. Dann habe ich mit Kunst weitergemacht. Internal design. Also Innenausbau. Yeah. Ja. Und ich kann mich eigentlich gar nicht mehr erinnern, es waren noch ein paar andere Studienrichtungen. That tragedy continued for about one and a half, 2 years. Und diese Tragödie hat sich so eineinhalb, zwei Jahre hingezogen, until my mother pulled her hair, bis meine Mutter also sich wirklich die Haare gerauft hat, that what is the boy going to do? Und sich gefragt hat, was wird der Bub einmal machen? So then I became a Christian. Und dann wurde ich Christ. Now maybe I want to say this, the reason why it's so difficult. Und der, vielleicht sage ich vorher noch der Grund, warum das Ganze so schwierig ist. Because every one of us has many talents. Weil jeder von uns sehr viele Talente besitzt. And if you do kind of a soul search. Und wenn du ein bisschen in deine Seele hineinschaust. You think I could do that. Denkst du dir, ich könnte dies tun? I can envision myself in that. Also ich kann mich in diesem Bereich ganz gut vorstellen. And then whatever you decide. Und wofür immer du dich auch entscheiden magst, will shut the door to all the other options. Diese Entscheidung wird die Tür für alle anderen Optionen zumachen. That is like a grip on your throat. Und das ist wirklich wie so ein Würgegriff am Hals. So if I decide for one, also wenn ich mich für das eine entscheide, I cannot become an artist. Kann ich nicht mehr Künstler werden. And if I decide for the other, und wenn ich mich für das andere entscheide, I cannot become a biologist or whatever that is. Werde ich nie Biologe oder was auch immer werden. Now that so that philosophy of life, if you will, also diese Philosophie des Lebens, wenn man es so nennen könnte, proposes, also ja, beinhaltet, that your fulfillment in life, dass deine Erfüllung im Leben, will be determined, davon bestimmt wird, what you choose, wofür du dich entscheidest, whether it be the blonde or the brunette or the biology or the medical class, ob es jetzt blond oder brünett oder eben Biologie oder Medizin ist. Now is that true? Die Frage ist, ist das wahr? Is it true that all this will determine our fate? Ist es wahr, dass diese Entscheidungen unser Schicksal bestimmen werden? Now if we read in Genesis or in the Old Testament, I have written it out, but it's just where the Ten Commandments. Also wenn wir das nachlesen im Alten Testament, also im 2. Mose 20. It says, I am the Lord your God. Ich bin der Herr, dein Gott. And thou shalt have no other gods before thee. Und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. That's also pretty exclusive. Das ist auch eine ziemlich exklusive Aussage. And it also tells me something about my anthropology, about who I am. Und das sagt mir auch etwas über meine eigene Anthropologie, also darüber, wer ich bin. And what God requires of me. Und was Gott von mir erwartet oder verlangt. He requires a single heart. Er verlangt von mir ein ungeteiltes Herz. So if that's true, if I'm made in the image of God, also wenn das jetzt stimmt, dass ich zum Bilde Gottes gemacht bin, and God desires that relationship, und Gott eine Beziehung zu mir wünscht, he knows me, und er kennt mich, he loves me, und er liebt mich, and he knows exactly what's good for me, und er weiß auch genau, was für mich gut ist, all these troubles just fade away. Dann werden all diese Schwierigkeiten sich einfach auflösen. Because I can trust God. Denn ich kann jetzt Gott vertrauen. In these decisions. Und zwar, ich kann ihm in diesen Entscheidungen vertrauen. So then, because of all the confusion, I became a Christian. So I thought biology, you know, they teach evolution theory. Also wegen all dieser Konfusion und Durcheinander, ich wurde dann Christ und. So I thought that's too complicated for me. I'll just study medicine. Und ich war so nahe dran, zu Biologie zu studieren, habe mir gedacht, na ja, aber das ist irgendwie schwierig. Da kommt die ganze Evolutionslehre rein. Ich glaube, ich werde es eher Medizin machen. And I studied it for the sole purpose, und ich habe wirklich mit Medizin angefangen, aus dem einzigen Grund, because I thought I can do research, weil ich mir gedacht habe, da kann ich in die Forschung gehen. Without getting into all this philosophical stuff. Und da kann, muss ich mich nicht mit dieser ganzen Philosophie beschäftigen. I never wanted to become a doctor. Ich wollte nie also wirklich Arzt werden. So I studied medicine. Und so habe ich Medizin studiert. And the first years were mundane, to say the least. Und die ersten Jahre waren okay. Studying stuff without any excitement. Es war irgendwie langweilig. Ich habe einfach Dinge studiert, ohne dass es besondere, ja. But in my heart I trusted God. Dass es besonders Spaß gemacht hätte. Aber in meinem Herzen habe ich Gott vertraut. And I knew that he knew my desires. Und ich wusste, dass Gott weiß, was ich mir wünsche. And he knows what I need. Und er weiß, was ich brauche. So I continued. One step after the other. Und so habe ich also weitergemacht, einfach einen Schritt nach dem anderen. Faithful and with where it says in the Bible, whatever you do, do with your entire heart. Und ich habe das wirklich treu gemacht, so wie es in der Bibel heißt, das was du tust, das tue von ganzem Herzen. And slowly this excitement started. Und ganz langsam hat sich so eine Begeisterung bei mir breit gemacht. And medical school was exciting for the last 3 years. Und also das Studium war dann wirklich erst in den letzten 3 Jahren wirklich aufregend für mich. So then came the end of medical school. Und dann kam ich eben ans Ende des Studiums. And again this strange feeling came upon me. Und wieder kam irgendwie dieses eigenartige Gefühl über mich. What to do within the entire scope of medicine? Was mache ich jetzt in diesem riesigen weiten Feld der Medizin? I mean, you can go into whatever, you know, the gynecologist or surgery or what have you. Ich meine, es gibt so viele Fachbereiche. Du kannst Frauenheilkunde machen oder Chirurgie, was auch immer. And so I prayed. Und so habe ich gebetet. And I considered my options. Und habe mir meine Optionen eben angesehen. And leading to more despair. Und das hat mich eigentlich noch mehr in die Verzweiflung gebracht. Why is that? Warum? Because the more details you know, denn es ist so, je mehr Details du kennst, the more you realize, desto mehr wird dir bewusst, some may fit, some others don't. Manches mag passen, aber anderes passt vielleicht überhaupt nicht. And again, you are in a state of indecision. Und wieder bist du in diesem Zustand, wo du dich nicht entscheiden kannst. So then again I thought it's funny because you forget, you know, it was a few years earlier I had that same problem and again I stand in front of the same wall. Und das Interessante ist, man vergisst seine Erfahrungen, die man macht. Denn ein paar Jahre zuvor stand ich ja auch vor so einer vor solchen Entscheidungen. And aber in der Situation stehst du wie vor einer Mauer. Out of all things I got sent into the surgery department for a practicum. Und wie es halt so kommt, wurde ich der Chirurgie zugeteilt für meinen Turnus. I always came late and I left early. Und ich bin immer spät gekommen und früh gegangen. For the practicum, because I will not be a surgeon. Weil ich mir schon gedacht habe, also ich wäre sicher nicht Chirurg. And this was a plastic surgery department on top of it. Und das war also plastische Chirurgie noch obendrein. What will I do there? Also was mache ich in der plastischen Chirurgie? So finally one of the doctors said, listen, you're never here. Und dann hat einer der Ärzte also mich einmal gestellt und gesagt, hören Sie mal, Sie sind nie hier. Early. Sie kommen spät, Sie gehen früh. You have to stay, otherwise you will not get the stamp also, for delivery. Yeah. Sie müssen die volle Zeit da bleiben, sonst bekommen Sie eben nicht diese Bestätigung. So I thought, okay, I'll come. Habe ich mir gedacht, okay, dann komme ich halt. So I went to this surgeon. Und ich bin eben zu diesem Chirurg gegangen. And he did nerve reconstructions. Und er war also Spezialist für Nervenrekonstruktion. And my great love in medicine was anatomy. Und die große Liebe während des Studiums war die Anatomie. I was teaching it for many years. Und ich habe das auch für viele Jahre unterrichtet. And the ones who know me, it was a great enthusiasm for me. Und die mich kennen, wissen, dass das eine echte Begeisterung in mir ausgelöst hat. Anyway, so the surgeon kept asking questions during surgery. Na jedenfalls hat mich dieser Chirurg ständig mit Fragen bombardiert während der Operation. And he came to an end with me. Und he came to no end of also knowledge. Der K ist, ja, es hat irgendwie nie aufgehört. Because there was just I studied it so much there was no end of answering. Ach so, und er stellt mir immer Fragen und ich gab ihm Antworten und also so irgendwie die Fragen aus. Who are you? Und dann hat er mich gefragt, wer sind Sie eigentlich? I'm a student. Ich bin Student. Yeah. And so he invited me to come to his private clinic. Und dann hat er mich eingeladen, ihn zu besuchen in der Privatklinik. And slowly I realized this is fascinating. Und so langsam wurde mir klar, dass das wirklich faszinierend ist. Reconstructing peripheral nerves. Also peripheren Nerven zu rekonstruieren. So this is a subspecialty of a subspecialty of a subspecialty. Und das ist jetzt wirklich der, also der Unterbereich eines Spezialbereiches bis zum letzten hin. But then I thought to myself. Und dann habe ich mir gedacht, I need to make a decision again. Ich muss jetzt wieder eine Entscheidung treffen. I can never do everything well. Ich kann nie, ich werde nie alles gut machen können. So I might as well make a decision today. Also ich treffe einfach heute eine Entscheidung. And just stick with it. Und bleibe einfach dabei. And pour my whole heart into it. Und ich werde einfach mein ganzes Herz da hineinlegen. Now consider this for a moment. Und überlegt euch das einmal. If you never make a decision, wenn du nie eine Entscheidung triffst, you will end up like a sitting duck nowhere. Wirst du so wie eine sitting duck, it's eine a sitting duck syndrome, you just sit there and wait. Also wie so eine sitzende Ente irgendwie enden, die einfach im Nirgends. And you may laugh sitzt. About this, but I know a lot of people, not a few, a lot of people who suffer from that syndrome. Und ihr lacht vielleicht, aber ich kenne viele Menschen, die von diesem Syndrom oder an diesem Syndrom leiden. They never make a decision. Sie machen oder treffen nie eine Entscheidung. They go with the flow. Sie gehen einfach so mit dem Fluss. Of course it will not be difficult for you. Natürlich wird das nicht schwierig sein. But you will also not gain profile. Aber man, oder du wirst auch nie am Profil gewinnen. You will not develop character. Du wirst keinen Charakter entwickeln. Or depth in your soul. Oder eine Tiefe in deiner Seele. So this is a very critical thing for each one of us. Also ist das eine sehr kritische Sache für jeden von uns. To realize. Dass wir uns bewusst werden. Your life is suspended on the decisions you make. Dein Leben hängt wirklich von diesen Dingen ab, von deinen Entscheidungen ab. And the clearer your decisions are, und je klarer deine Entscheidungen sind, the more character you will develop. Desto mehr Charaktertiefe bekommst du. And also the more fun life will be. Und auch die Lebensfreude oder der Spaß am Leben hängt auch direkt davon you ab. May have a lot of fights, vielleicht gibt es viele Kämpfe. But nevertheless, it's a life worth living for. Aber trotzdem ist es ein Leben, das es eben wert ist zu leben. So then I decided on this sub specialty. Und so habe ich mich wirklich an diese And that for me, I thought I can do that. This is something where my creative powers, if you will. Und ich habe mir gedacht, ich kann das und ich glaube, ich kann da auch wirklich meine kreativen Kräfte einbringen. And whatever I'm made up of, I can put into this. Und woraus also ich bestehe, so im Innersten, ich glaube, ich kann mein Herz so da hineinlegen. So I did a study with another professor at the university. Und so habe ich eine Studie gemacht mit einem anderen Professor an der Universität. And I realized while doing this research. Und mir wurde bewusst, also während dieser Studie, that the best man in peripheral nerve surgery sits in Baltimore. Dass der beste Mann für Nervenrekonstruktion in Baltimore ist. That's where the Johns Hopkins University is, if you would know. Und da ist die Hopkins Universität, falls euch das ein Begriff ist. And back then we also went to Bible school here in Vienna. Und ich bin dann auch hier in Wien noch in die Bibelschule gegangen. And the main the mother church, if you will, und sozusagen die Muttergemeinde was also in Baltimore. War auch in Baltimore. And when I realized that, it was like 1 o'clock in the morning in my laboratory. Und als mir das bewusst wurde, und das war 1 Uhr früh im Labor, I went to my knees and I prayed. Habe ich mich hingekniet und habe gebetet. I said, God, if this is your will, I'll just go. Und habe gesagt, Gott, wenn das dein Wille ist, dann werde ich das jetzt einfach machen und I gehen. Tried letters writing to the States to this man. Und ich habe also Briefe geschrieben oder versucht Briefe zu schreiben an diesen Mann in den Vereinigten Staaten. No response. Aber ich habe nie eine Antwort bekommen. I tried phone calls. Ich habe versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Nothing worked. Hat nicht funktioniert. Now I already had a job, which is very strange as a medical student by the end of medical school. Und ich hatte bereits eine Anstellung, und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich für jemanden, der gerade mit dem Studium fertig wurde. So my chief kept asking me, Oscar, what's going on? Und so hat mich mein Chef immer wieder gefragt, Oscar, wie schaut's aus? Was ist das mit dir? Just wait. Und ich habe immer gesagt, warte. Two or three weeks. I'll need to decide. 2 oder 3 Wochen brauche ich noch, dann habe ich mich entschieden. So even though there was no response, eventually I quit. Und obwohl es eben überhaupt keine Reaktion aus den USA gab, habe ich dann gekündigt. I flew over just to present myself. Und bin einfach hinübergeflogen, um mich dort einmal zu präsentieren. I went there and I went to the man. He's like the top person in the world. Und ich bin da hingegangen, habe diesen Mann getroffen. Er ist wirklich der Spezialist weltweit. My knees were shaking. Und meine Knie haben gezittert. He just came out of the bathroom between two surgeries. Und er ist gerade aus dem WC gekommen. Er war gerade zwischen zwei Operationen. So I stumble forward. I say, "Hi, I'm Oscar from Vienna." Und ich bin einfach da entgegengetreten. Hallo, mein Name ist Oscar. Ich komme aus Wien. I would like to learn from you. Ich möchte gerne etwas von Ihnen lernen. He was looking there. He's like, yes, and. Und er hat mich so angeschaut und gesagt, ja, und weiter. Didn't know what to do with me at that moment. Er hat also nicht gewusst, was er mit mir anfangen soll in dem Augenblick. But he thought, since he came across the Atlantic Ocean. Aber er hat sich gedacht, naja, wenn er schon mal über den ganzen Atlantik rübergekommen ist, I might as well take him to the OR. Dann kann er wohl mitkommen in den OP. So he threw me some scrubs, some clothing. Und dann hat er mich da eben eingekleidet. And we went for surgery the same day. Und wir sind gleich in den OP gegangen, zu einer Operation, am selben Tag. Yeah, while we do surgery. Und während die Operation also da am Start findet. It's like in a coffee house, we talk. Es ist da wie im Kaffeehaus, reden wir miteinander. So he kind of thinks, this is an interesting guy. Denkt er sich, das ist ein interessanter Mensch. So the next day he invites me again. Also am nächsten Tag lädt er mich eben wieder ein. And this continues. Just to make a long story short, I stayed 4 years. Und also um das Ganze abzukürzen, ich bin dann am Ende 4 Jahre geblieben. I finished my Bible school. Hab die Bibelschule auch fertig gemacht. I finished all my training there. Und habe also meine ganze Ausbildung dort abgeschlossen. And then kind of came back to Vienna. Und bin dann halt wieder nach Wien zurück. Now why am I saying this? Nun, warum erzähle ich das? I am a nerve surgeon. Ich bin jetzt Nervenchirurg. I'm not a gynecologist. Ich bin kein Gynäkologe. I'm not a whatever else specialist. Und ich bin auch kein was auch immer Facharzt. But whatever I do within this specialty, aber was immer ich innerhalb meines Spezialgebietes tue, I do very well. Tue ich sehr gut. And it comes, it produces a profile. Und das produziert also eine bewirkt eine Profilierung bei mir. So the message is. Und die grundlegende Botschaft ist also, is very simple. Und die ist sehr einfach. As the basis for our decisions, die Basis für unsere Entscheidungen needs to be, muss sein, that God loves me, dass Gott mich liebt, and I'm free to decide, und ich die Freiheit habe zu and entscheiden, I can count on his support, und ich aber auf seine Unterstützung zählen kann. Regardless. Und zwar was auch immer. And if you are at that moment right now, if you should make a decision, und wenn du an diesem Punkt gerade bist im Leben, wo du eine Entscheidung treffen musst, pit, you know that deep pit in your stomach, you're like, und du kennst dieses Loch da unten in der Magengegend. There's a great freedom. So gibt es doch eine große Freiheit, to trust God in that decision, um Gott in dieser Entscheidung zu vertrauen. I want to read a verse of the New Testament. Ich möchte da einen Vers aus dem Neuen Testament lesen. That Jesus spoke to his disciples. Und Jesus hat das gesagt zu seinen Jüngern. And that is in Luke 12:22. Und das ist in Lukas 12, Vers 22. And he said to his disciples. Und er sprach zu seinen Jüngern. Therefore I say to you. Deshalb sage ich euch. Take no thought for your life. Seid nicht besorgt für das Leben. What you shall eat. Was ihr essen. Neither for the body what you shall put on. Noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Because life is more than meat. Das Leben ist mehr als die Nahrung. And the body more than raiment. Und der Leib mehr als die Kleidung. Consider the ravens. Betrachtet die Raben. For they neither sow nor reap. Die nicht säen noch ernten. Which neither have storehouse nor barn. Und die weder Vorratskammern noch Scheunen haben. And God feedeth them. Und Gott ernährt sie. How much more are you better than the fowls? Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? And now the important verse 25. Und jetzt dieser ganz wichtige Vers, Vers 25. And which of you, wer aber unter euch, with taking thought, kann mit Sorge add one cubit to his stature, seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? And if you then be not able to do that thing, wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, which is least, why take ye thought for the rest? Warum seid ihr um das Übrige besorgt? And I would encourage you read the rest of the chapter. It's very encouraging. Und ich möchte euch echt ermutigen, lest den Rest dieses Kapitels, weil es wirklich sehr ermutigend ist. So what it means, we cannot figure out the life as it is. Also was das bedeutet ist, dass wir das Leben so wie es ist nicht wirklich durchschauen können. Even by worrying about your decisions day in and day out. Und selbst wenn wir uns wirklich Sorgen machen über die Entscheidungen, die wir treffen müssen Tag ein you und will Tag never aus. Figure the details out. Du wirst nie die Details klar verstehen und sehen. You will never figure out your own desires. Du wirst auch nie wirklich verstehen, was deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse sind. Whenever there's a difficult time in surgery, und immer wenn es eine schwierige Zeit gibt oder ein Problem auftritt während einer Operation, I think to myself, denke ich mir, all right, I'm on the earth. No, seriously, this is really true. Und ist das jetzt ernst? Also ich denke mir das wirklich. It goes through my mind. Das geht mir dann so durch den Kopf. Also ich bin auf dieser Erde. And the earth flies through the universe. Und diese Erde, die kreist durchs Universum. With an immense speed. Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. And the earth turns. Und die Erde, also die rotiert auch noch. I am made up of 10 to the power of 21 cells. Und ich bin also aus 10 hoch 21 Zellen auf also zusammengestellt. This is an immense number of cells. Also eine unglaubliche Menge an Zellen. And they all collaborate to make me happen. Und diese Zellen wirken alle zusammen, damit ich eben existiere. And I am sitting here and trying to solve a problem. Und ich sitze jetzt hier und versuche ein Problem zu lösen. Does it make sense? Macht das Ganze Sinn? So that relieves me immensely. Und das gibt mir dann eine unglaubliche Erleichterung. I can put a smile on my face. Und ich kann dann wieder lächeln. And I can relax. Und kann mich auch entspannen. Take a deep breath. Und tief durchatmen. It happened to me one time that a colleague fainted. Und das ist einmal passiert, dass ein Kollege von mir ist in Ohnmacht gefallen. I'm not kidding you, it was a very critical decision. Und das war eine sehr kritische Entscheidung, die wir treffen mussten. Blood was squirting out. Und da ist das Blut also nur so herausgespritzt. It was very dramatic. Und das war so wirklich dramatisch. And the assistant fainted. Und der Assistent ist einfach umgefallen. And I thought to myself, now what? Und das habe ich mir gedacht, was jetzt? So I put my finger in where it was bleeding. Also habe ich meinen Finger da reingestopft, wo es geblutet hat. And I called for blood from the blood bank. Und dann habe ich also gebeten, Blut aus der Blutbank, also Konserven zu bringen. Try to be calm. Und habe versucht, immer ruhig zu bleiben. Like the real surgeons. So wie die echten Chirurgen halt. But it's funny to you, but these things kind of come to my mind then. Und das klingt vielleicht lustig für euch, aber diese Gedanken schießen mir dann so durch den Kopf. But it produces faith. Und das produziert Glauben. Because Glauben. I realize it's not in my hands. Weil mir dann klar wird, das Ganze liegt nicht in meiner Hand. And I can just relax. Und ich kann mich jetzt wirklich entspannen. And I can trust God for this one. Und ich kann also Gott in dieser Situation jetzt vertrauen. And I'm sure David and Goliath and all the other stressful situations that maybe you've had. Und ich glaube, so wie bei David und Goliath oder die ganzen anderen stressigen Situationen, die ihr schon durchlebt habt, it was very similar. Es wird sehr ähnlich sein. We consider the greatness of this creation. Wir schauen uns einfach die Größe, die Großartigkeit dieser Schöpfung an. And we realize our little minuteness. Und uns wird dann wirklich bewusst, wie winzig wir wirklich and sind. And also the meaningless of our thoughts of whether to decide this way or that way. Und auch wie bedeutungslos eigentlich unsere Gedanken sind, sollen wir uns so oder so entscheiden. The worst thing is. Das Schlimmste ist aber. If you decide for one. Wenn du dich für eine Sache entscheidest. And then you go a few steps this direction. Und dann ein paar Schritte in diese Richtung gehst. The wind blows, und dann weht plötzlich der Wind. And you say, oh my God, this is too difficult. Und dann sagst du dir, um Gottes Willen, das ist mir viel zu schwierig. And you shy back. Und du weichst dann zurück. This is what the Bible calls a double-minded heart. Und das ist das, was die Bibel so ein gespaltenes Herz nennt. Now, any of you know what it says about these people? Und wisst ihr, was darüber steht in der Bibel über Menschen, die so sind? A double-minded man. Ein zwiespältiger Mann. Will receive nothing of the Lord. Wird nichts vom Herrn empfangen. And if you have struggled with this, as I have, und wenn man damit anfängt, und bei mir war es ja so, read James, what is it, Jakob? Also lest Jakobus, Jakobusbrief. This is maybe an interesting thought, by the way. Und das ist übrigens vielleicht ein sehr interessanter Gedanke. There is a few character weaknesses in any of you. Es gibt ein paar Charakterschwächen in jedem sure von euch. If you read the Bible, it will touch them. Und ich bin mir sicher, dass wenn ihr die Bibel lest, dass diese Charakterschwächen irgendwo berührt werden. And you think, oh, that's me. Und du denkst dann, oh, das betrifft jetzt mich. Now I will encourage you, don't shy away from these. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dass ihr da jetzt nicht zurückweicht, stick with them. Sondern bleibt dabei. Read about them. Und lest über diese Schwächen, die ihr because habt. I can tell you the day will come. Denn ich kann euch versichern, es kommt der Tag, where this weakness will come to the pinnacle. Wo diese Schwäche wirklich der Knackpunkt sein wird. Will stick his head out and say, hi. Und diese Schwäche wird ihren Kopf rausstecken und Hallo sagen. You know me. Du kennst mich. I've been there all the time. Ich bin schon die ganze Zeit hier. And so it's good to confront it. Und so ist es wirklich sehr gesund und gut, sich mit ihm auseinanderzusetzen. So indecision, that's where we were. Also die Unfähigkeit, sich zu entscheiden, da waren wir. So, where was I? I lost my thought for a moment. So, I remember when I finally had to decide this thing about medicine. Und so kann ich mich immer erinnern, als ich da diese Entscheidung treffen musste bezüglich der Medizin. I read the daily devotionals of Oswald Chambers. Habe ich so tägliche Andachten gelesen aus der Feder Oswald Chambers. And one of them was. Und in einer dieser Betrachtungen stand. It says divided aims. Da stand also geteilte Ziele. Tend to distraction, weakness and disappointment. Also führen eben zur Ablenkung, Schwäche und disappointment. Und Enttäuschung. But the man of one pursuit, aber der Mann oder der Mensch, der eben eine Sache verfolgt, is successful, wird Erfolg haben. I repeat that because it's, I think, really important. Und ich wiederhole das jetzt, weil ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. If I find it. Wenn ich es finde. Divided aims, geteilte Ziele, tend to distraction, weakness and disappointment, führen zu Ablenkung, Schwäche und Enttäuschung. But the man of one pursuit is successful. Aber der Mensch, der ein Ziel vor Augen hat, hat Erfolg. That means if you don't decide, das heißt, wenn du dich nicht entscheidest, or if you keep double-mindedness alive, oder wenn du dieses geteilte Herz irgendwie behältst, you will be weak, wirst du schwach sein, divided in your own heart, wirst geteilt sein in deinem eigenen Herzen and always distracted by numerous things, und immer abgelenkt werden durch eine Vielzahl von Dingen. And there will be no peace, und da wird kein Friede sein, no rest, und auch keine Ruhe, no excellence, und eben auch kein außergewöhnlich sein. If you think of that excellence, wenn du darüber nachdenkst, dass eben Exzellenz, ja, is always produced by character, immer aus unserem Charakter herauskommt. If you think of people who did something extraordinary, also Menschen, die etwas Außergewöhnliches getan haben, they have one life like you. Die hatten ein Leben so wie ihr. But they have focused their heart on one thing. Aber sie haben ihr Herz oder auf eine Sache konzentriert. And that's why success came. Und deswegen hatten sie auch Erfolg. Now I'm sure everyone who's sitting here, und ich bin mir sicher, dass jeder, der hier sitzt, would like to achieve that goal, gerne dieses Ziel erreichen möchte. But that way to that goal, aber der Weg zu diesem Ziel, is paved by painful decisions, ist wirklich gepflastert mit Entscheidungen, die schmerzen. Jesus said that if we follow him, Jesus hat einmal gesagt, dass wenn wir ihm nachfolgen, we should choose the narrow road, sollen wir diesen schmalen Weg because wählen, the broad way leads to, weil der breite Weg destruction, führt in die Verdammnis. So I think a narrow road means, und ich glaube, dass dieser schmale Pfad meint, a road paved with decisions, dass das ein Pfad ist, der mit Entscheidungen gepflastert ist. Because what does it mean if I choose for one way? Denn was bedeutet das, wenn ich mich jetzt für eine Straße entscheide? I cannot choose the other. Kann ich mich nicht für den anderen Weg entscheiden? And I walk that way for a while. Und ich gehe diesen Weg nun eine and Zeit lang. And then comes again a point of decision making. Und dann kommt vielleicht wieder ein Punkt, wo ich mich entscheiden muss. And it's like in a tree, it finally fiddles out within a very specific point. Und es ist wie bei einem Baum, der sich immer weiter teilt und dann irgendwo an einen kleinen Endpunkt gerät. And that way is very, very specific, and it gets more specific as you go. Und dieser Weg ist ein ganz spezieller, spezifischer Weg, und wird immer spezifischer, je weiter du gehst. A way that is planned by God for you. Ein Weg, den Gott geplant hat für dich. So if I wouldn't have chosen medicine, also wenn ich nicht Medizin gewählt hätte, or I wouldn't have chosen surgery, oder auch nicht die Chirurgie, and so forth. You see what I'm saying? It's like there's a decision to be made, and then again a decision, also, again a decision. Seht ihr, was ich meine? Es gibt eine Entscheidung, die getroffen werden muss, und dann folgt daraus eine weitere Entscheidung. And the strength is then to stick with them. Und die Stärke oder die Schwierigkeit ist es jetzt, wirklich dabei zu bleiben. And not be wavering as you go along. Und hinter diesen Entscheidungen, die man getroffen hat, zu stehen und sich nicht immer hin und her werfen zu lassen. That is the basis of an excellent character. Und das ist dann auch die Basis für einen wirklich außergewöhnlichen Charakter. Or personality. Oder für eine Persönlichkeit. For that to happen, und damit das passieren kann, you need to be somewhat detached from your own feelings, musst du zu einem gewissen Grad von deinen eigenen Gefühlen losgelöst sein. Which is impossible, und das ist eigentlich unmöglich, unless, es sei denn, you trust God. Du vertraust auf Gott. saying that God, you know the desires of my heart. Indem du nämlich sagst, Gott, du weißt, was ich mir im Herzen wünsche. Even though I don't like my circumstances. Obwohl ich meine Umstände jetzt wirklich nicht leiden kann. I can go another step forward. Ich kann jetzt trotzdem einen Schritt weitergehen. Even though I don't like the things as they are right now. Obwohl ich das nicht mag, wie das jetzt um mich herum ist. I trust you. Vertraue ich dir? I want to read a verse of the Old Testament. Und ich möchte auch einen Vers aus dem Alten Testament lesen. It's in Genesis 28:21. Und das ist im 1. Mose 28 und dort der and Vers it's about 21. The life of Jacob. Und da geht's um das Leben des Jakob. I'm sure you all know the life of Jacob. Und ihr kennt vielleicht das Leben Jakobs. It's a very interesting life as it is. Es ist ein sehr interessantes Leben. And again, I would encourage you to study it. It's really fascinating. Und ich möchte euch echt ermutigen, den Jakob zu studieren, weil es eine sehr faszinierende Persönlichkeit ist. And Jacob, he tended whenever he met God. Und Jakob, also wann immer ihm Gott begegnete. God made a covenant with him, but he also responded in a covenant-like fashion. Und also Gott hat immer einen Bund mit ihm geschlossen und er hat dann auch in so einem mit einer bundesähnlichen Sache geantwortet. He made an altar. Und er hat an dieser Stelle einen Altar gebaut. An altar in the Old Testament is a point of reference. Und ein Altar in der damaligen Zeit ist so ein Orientierungspunkt. Because they were travelers throughout the land. Denn sie waren, sie sind ja Reisende gewesen, ja, Nomaden, and flocks, und yeah. sind da herumgezogen mit ihren Schafen und mit ihren Herden. So they kept coming to this altar. Und so kamen sie also immer wieder zurück an diese Fixpunkte, an diese Altäre. It's a place of remembrance. Und diese Altäre war noch ein Ort des Gedenkens. A remembrance that I have made a covenant. Und er hat daran gedacht, dass er einen Bund eingegangen ist. A covenant really is nothing else than a decision. Ein Bund oder ein Vertrag ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine Entscheidung. But a strong one. Aber eine sehr starke Entscheidung. Not one that I don't care about eating chicken or crispy duck. Also das ist nicht eine Entscheidung wie, naja, soll ich jetzt das Huhn oder die Ente nehmen? But it's a decision where you know your life is not the same after that. Sondern es ist eine Entscheidung, bei der du weißt, nachher wird mein Leben nicht mehr so sein wie vorher. Like a covenant when you marry. So wie auch dieser Bund in der Ehe. You choose for one, du entscheidest dich für einen and then you stick with that. Und dann bleibst du dabei. And you trust God for it. Und du vertraust Gott in dieser Entscheidung. So now listen what Jacob had to say. Und jetzt hört mal, was Jakob hier zu sagen hat. In the English it's verse 20. And Jacob vowed a vow, saying, und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, if God will be with me, wenn Gott mit mir ist and will keep me in this way, und mich behütet auf diesem Weg, that I go, auf diesem Weg, den ich gehe. See, he chooses and he says, okay, if God will be with me on the way that I walk, und er sagt hier, also wenn Gott mit mir sein wird auf diesem Weg, den ich wähle, and will give me bread to eat, und mir Brot zu essen gibt, and raiment to put on, und mir Kleidung anzuziehen gibt, so that I come again to my father's house in peace, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, then shall the Lord be my God. Dann soll der Herr mein Gott sein. And this stone, and he sent in, they made a little altar there. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe und so weiter, also da baut er dann diesen Altar. So when you look at the life of Jacob later on, also wenn ihr euch das Leben Jakobs anseht, zu einem späteren Zeitpunkt, he ended up with two wives. Also am Ende hatte er dann zwei Frauen, a lot of children, viele Kinder, the wives were fighting, die Frauen haben sich gestritten, the children were fighting, die Kinder haben gestritten, and you know the stories of their children. Und er kennt die Geschichten der Kinder. He had a lousy job, er hatte einen miesen Job, feeding sheep. Hat viele Schafe gehabt. And he had a weird chief, or weird boss. Und einen komischen Boss. Laban, if you know the story. Den Laban, wenn ihr die Geschichte kennt. Yeah. So, possibly, when he wakes up in the morning in his tent. Also möglicherweise, als er aufwachte morgens in seinem Zelt. He hears the one wife screaming. Hört er die eine Frau schreien. The other one screaming back. Und die andere schreit zurück. Coffee is not ready yet. Also der Kaffee ist immer noch nicht fertig. Yeah, the children are running around crazy. Die Kinder drehen durch und rennen herum. I know what I'm talking about now. Also manche wissen, wovon ich rede. God, he thinks, what am I doing here? Und er denkt sich vielleicht, was mache ich hier überhaupt? Then maybe his boss comes in and says, what are you doing? Kam dann sein Boss rein und sagt, was ist mit dir? Tend the sheep. Geh raus, die Schafe hüten. So then he remembered. Und da erinnerte er sich an etwas. God promised me. Gott hat mir versprochen. He made a covenant with me. Er hat mir ein Versprechen gegeben und hat einen Bund mit mir geschlossen. A decision has been made. Und es wurde zu einem Zeitpunkt eine Entscheidung getroffen. And there I can see it is the altar. Und ich kann sogar noch sehen, denn da, dort ist der Altar. There is a stone. Da gibt es einen Stein. And I remember. Und ich erinnere mich daran. And so I'm just saying this as an example. Und ich sage das jetzt nur als Beispiel. That there is this substructure of our personality. Dass da diese unterliegende Struktur unserer Persönlichkeit that ist. We fall back on, auf die wir immer wieder zurückfallen. If everything else fails. Wenn alles andere eben schief geht. And if these decisions are not made with God, und wenn diese Entscheidungen nicht mit Gott gefällt werden, but on the basis of circumstances, sondern auf Grundlage der Umstände, die gerade herrschen, you will fail. Dann wird es dir nicht gelingen, wirst du versagen. It's if you say, well, I go this direction as long as it's okay. Und wenn du dir so sagst, also ich gehe jetzt mal diesen Weg, solange es eben passt. And if it gets too steep, und wenn es eben zu steil wird, I'll just turn around. Dann drehe ich halt um. Now is that the foundation of a character? Die Frage ist halt, ist das dann die Grundlage deines Charakters? Of a profiled man? Or woman? Also die Grundlage eines Menschen, der Profil hat? No, of course not. Natürlich nicht. So I'm just saying that decisions need to be done on the basis of God's faithfulness. Und so sage ich eben, dass Entscheidungen getroffen werden müssen auf der Grundlage der Treue Gottes. With the freedom of that in mind. Und die Freiheit, die man damit auch haben kann im Kopf. Whatever I choose, egal wofür ich mich entscheide, and I do it by good faith, und ich tue das ja alles im guten Glauben, I can trust that God will uphold me. Und ich darf darauf vertrauen, dass Gott mich also aufrichten wird. Not in the sense, I'll walk this and maybe God will be with me or not. Also nicht in dem Sinne, so ich gehe jetzt mal und wer weiß, Gott wird hoffentlich bei mir sein. Many years ago I read the biography of Martin Luther. Vor vielen Jahren habe ich einmal die Biografie Martin Luthers gelesen. And at the first big clash between the aristocracy. Und der erste große, also Zusammenstoß sozusagen mit der Aristokratie damals. He had to fear to be put in chain. Da war es so, dass er wirklich fürchten musste, also ins Gefängnis geworfen zu werden. He had to appear before the king. Und er musste vor den Kaiser treten. And present his theory or his und words. Und musste ideas. Dort seine Theorien oder seine Thesen vertreten. And I'm sure he wondered, what am I doing here? Und er hat sich sicher gefragt, was mache ich hier eigentlich? But he still went. Aber er ist trotzdem hingegangen. I'm sure he just said a small prayer. There he go. Und er hat wahrscheinlich ein kurzes Gebet gesprochen und ist dann hingegangen. With boldness. Und war mutig dabei. When I thought of characters that you may know or I may know at the same time. Und als ich mir so Menschen oder Biografien überlegt habe, die ihr kennt oder die ich kenne. Except Jesus, because Jesus is somehow far removed from us in a sense. Und ich habe jetzt da Jesus da ausgenommen, weil Jesus irgendwie etwas Besonderes ist, etwas entfernt von uns. But when we think of, if you know Richard Wurmbrand. Aber vielleicht kennt ihr den Richard Wurmbrand. Who of you know him? Wer kennt ihn oder seine Geschichte? I had breakfast with him what 15 years ago. Ich war mal mit ihm frühstücken vor circa 15 and he told, Jahren. And he told me, und er hat mir erzählt. I knew that if I continued preaching, ich wusste, dass wenn ich also fortfahre und predige, I will end up in prison. Dann werden sie mich ins Gefängnis werfen. Now, did it hinder him not to preach any longer? Aber hat ihn das daran gehindert, weiter zu predigen? No. Nein, es hat ihn nicht gehindert. It was a tough decision. Es war eine sehr harte Entscheidung. I'm sure he cried. Und ich bin sicher, dass er dabei geweint hat. And he was in despair. Und er war echt verzweifelt. He had a wife and children. Denn er hatte eine Frau und Kinder. But he continued. Aber er hat weitergemacht. And you know what ended? He ended up in prison and 13 years in 9 meters down in the earth. Und er war also in diesem Gefängnis 13 Jahre lang. Das war 9 Meter unter der Erde. And we know his testimony. Und wir kennen oder manche von euch kennen sein Zeugnis. The other one that came to mind is Dietrich Bonhoeffer. Und der andere, der mir so eingefallen ist Dietrich Bonhoeffer. He was already, I don't know if you knew that, but he was already in the US. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber er war schon drüben in den USA. Safe from the Nazi terrors in Germany. Und war sozusagen schon in Sicherheit, also in Sicherheit von Nazi Deutschland. And he thought, is that okay? Und er hat sich gedacht, okay, ist das jetzt okay so? Is this the end of Christianity for myself? Ist das jetzt das Ende des Christseins jetzt für mich? And he thought about it. Also ist das Ziel des Christentums, des Christseins, und er hat darüber nachgedacht. And he returned to Germany. Und ist also wieder zurück nach Deutschland. He made that decision. Und hat diese Entscheidung getroffen. Out of total, in total freedom. Ja, aus einer völligen Freiheit heraus, nobody aus einer Situation. Es hat ihn ja keiner dazu gezwungen. And he ended up. Und am Ende, schlussendlich, died. Ist er yeah, and dafür he kind gestorben. Of knew, he knew that. Und er wusste das schon. The reason why I'm saying that is. Und der Grund, warum ich das erwähne, not to forecast our Christianity will be terror on death. Ist nicht damit, wir sehen also unser Christsein wird irgendwie da in Terror oder in Angst oder Tod. Because we know that God's plans for us are always peace and prosperity. Denn wir wissen, dass Gottes Pläne für uns also Frieden sind. But I'm saying this just to make it obvious. Aber ich erwähne das, um es eben deutlich zu machen. That our decisions must be able to stand such opposition. Dass unsere Entscheidungen selbst einem solchen Gegenwind irgendwie gewachsen sein müssen. And that you, once you have made a decision, und dass selbst, also wenn du einmal so eine solche Entscheidung getroffen hast, that you expect your reward from God himself, dass du dann irgendwie deinen Lohn von Gott selbst erwartest. And if you read Psalm 37:3, und wenn du Psalm 37:3 liest, it says he knows the desires of your heart. Dann steht dort, dass er die Wünsche deines Herzens kennt. He knows what you are made up for. Und er weiß, woraus du bestehst. And what you need. Und was du brauchst. And the desires, that's I think a wonderful word, the desires of my heart, he knows that. Und diese Wünsche, und ich finde, das ist so ein tolles Wort, diese Wünsche des Herzens. More than I would ever fathom. Also und mehr noch als ich sie je verstehen könnte. Because whatever you think is so needed for your happiness today. Und alles, was du glaubst, das brauche ich jetzt, um glücklich zu sein. Maybe of insignificance in 5 years. Ist vielleicht in 5 Jahren völlig unbedeutend. So that's why I'm saying it's worthless to even think in these categories. Und deswegen sage ich, ist es wirklich wertlos, in solchen Kategorien zu denken. So I want to conclude. Und so möchte ich das irgendwie zusammenfassen. First, zur Schlussfolgerung, dass erstens, a life without decisions is a very poor quality life. Ein Leben, in dem keine Entscheidungen getroffen werden, ist ein Leben mit sehr niedriger Qualität. Decisions need to be made. Entscheidungen müssen gefällt werden. The more decisions you make, und je mehr Entscheidungen du triffst, and the stronger you are about them, und je stärker du dann auch dahinter stehst, the more character you will develop, desto mehr Charakterstärke wirst du aufbauen. The more profile you will gain, und desto profilierter wirst du werden. And you have if you have tasted people that are in that category, und wenn du einmal so Menschen kennengelernt hast, die in diese Kategorie fallen, most of them in leadership positions somewhere. Die meisten von ihnen sind irgendwo in Führungspositionen zu finden. Because they have made decisions, they end up somewhere. Weil sie haben Entscheidungen getroffen und das bringt sie halt dann irgendwo auch hin. And you see how they walk. Und du siehst eben, wie sie ihr Leben führen. Steadily. Und wie sie also konstant weitergehen. Not blown here and there. Und nicht von links und rechts hin und her geblasen werden. They perceive problems. Sondern sie nehmen Probleme wahr. They don't waver. Sie werden da nicht wankelmütig. They will understand. Sie werden verstehen. They will seek an answer. Und sie werden versuchen, eine Antwort, eine they Lösung will go zu finden. To God, und werden zu Gott gehen. But they will not stop their way. Aber sie werden nicht aufhören, ihren Weg weiterzugehen. If you have met these people or been with them, und wenn du solche Menschen kennenlernst, und ich habe solche Menschen you wanna be like them. Möchtest du auch so sein wie sie? And if you know Jesus, und wenn du Jesus kennst, we know the story. Ihr kennt die Geschichte. He wouldn't have had to come. Er hätte ja nicht kommen müssen. He did come. Aber er kam. And he didn't waver about his decisions. Und er hat auch nicht gezweifelt oder war wankelmütig in seinen Entscheidungen. And he went to the cross. Und er ist ans Kreuz gegangen. For the joy that was set before him. Um der Freude willen, die vor ihm lag. So that means that he knew that God knows his desires as well. Und das bedeutet eben, dass er wusste, dass Gott seine Wünsche auch kannte. So if you spend time with people like this, und wenn du also Zeit verbringst mit Menschen, die so sind, you would not want to leave another life. Würdest du auch kein anderes Leben führen wollen? Even though sometimes it may be breathtaking. Obwohl es manchmal eben einem wirklich den Atem raubt. But victory is always a sweet gift. Aber der Sieg ist immer ein sehr süßes Geschenk. So, life without decisions is poor. Also das Leben ohne Entscheidungen ist arm. We need to make decisions. Wir müssen Entscheidungen fällen. That's the only way for us to get any type of character. Das ist der einzige Weg, um irgendwie Charakter zu bauen. And the basis of these decisions must be. Und die Basis dieser Entscheidungen muss the love of God for us. Muss die Liebe Gottes zu uns sein. And to know that God knows me. Und also diese Sicherheit, das Wissen, dass Gott mich kennt. And knows my the desires of my heart. Und weiß, was ich mir wünsche in meinem and Herzen. And I can trust in that. Und darauf kann ich wirklich vertrauen. In some cultures, not in ours. In manchen Kulturen und das ist nicht so in unserer Kultur. The fathers choose the wives for their children. Suchen die Väter die Partner für die Kinder aus. Because they know their children, they know who they are and what they are about. Denn sie kennen ihre Kinder und sie wissen, wie die sind. That may be very strange for you. Das ist vielleicht sehr sehr eigenartig für euch oder as I was in the States, one of my colleagues in a neighboring laboratory. Als ich in den Staaten war, da war ein Kollege von mir, also er hat im Nachbarlabor gearbeitet. He almost got the Nobel Prize. Er hat also fast den Nobelpreis verliehen bekommen. He discovered a special protein. Er hat ein ganz spezielles Eiweiß entdeckt. He was an Indian man. Und er war aus Indien. And then one day his mother called. Und eines Tages rief seine Mutter an. He was then maybe about 40 years old. Und er war damals ca. 40 Jahre alt. And he said, Harry was his name. Und sie hat gesagt, Harry. I found a wife for you. Ich habe eine Frau für dich gefunden. No, seriously, it was very funny for me too. Also ernsthaft, für mich war das sehr lustig. So he said, you know what, Mom? I don't have time. Just arrange the wedding. I'll come. Und er hat gesagt, weißt du, Mama, ich habe jetzt keine Zeit. Organisier du einfach die Hochzeit und ich komme dann. He knew his mother loves him. Und er wusste, dass seine Mutter ihn liebt. He knew that she wouldn't choose badly for him. Und er wusste auch, dass sie keine schlechte Wahl treffen würde für ihn. So he flew home, got married and came back with his wife. So ist er zurückgeflogen, hat geheiratet und kam zurück mit seiner Frau. Now since most of you are below 30, und da jetzt die meisten von euch also unter 30 sind, I think many of you are not married, then, viele von euch sind wahrscheinlich nicht verheiratet, maybe oder? Not, I don't know. Ich weiß es nicht genau. I'm married with 40, as I said. Also ich habe wie gesagt mit 40 geheiratet. It was a long struggle. Das war ein langer Kampf. He's just laughing. And I know it can be troublesome. Und ich weiß, dass es schwierig sein kann. Yeah. But I can just say this. Aber ich kann das eine sagen. Whether you if it's eventually you have to act by faith. Also zum Schluss musst du ja doch im Glauben handeln. And have to receive your wife from God. Und musst deine Frau als vom Herrn gegeben annehmen. And that is the only thing that will set your heart free. Und das ist auch das Einzige, das dein Herz frei machen wird. So it's a word of encouragement. Und das soll also ein Wort der Ermutigung sein. So I think I'm already in my conclusion. So I'm almost done. So we said decisions need to be done, profile, and in the end also of it. Entscheidungen müssen getroffen werden. Das bringt ein Profil und am Schluss. And it must be done on the basis of God's faithfulness. Und die Basis ist die Treue Gottes zu uns. And then in the end we can also trust. Und am Schluss kann man auch darauf vertrauen. That God will bring us to the end. Dass Gott uns eben wirklich bis zum Ende begleitet. And there are so many verses in the Bible which say that. Und es gibt so viele Verse in der Bibel, die das auch bestätigen. Like for example the one where it says that the good work he started in you he will not. Also das gute Werk, das in euch begonnen hat, wird er auch vollenden, zum Beispiel. So that means there is in the end we will come to a conclusion of our way. Also am Schluss kommen wir dann sozusagen zu einer Schlussfolgerung unseres Weges. And it will be a glorious one. Und das wird eine herrliche Schlussfolgerung sein, ein Schluss sein. All right, that was it for tonight. Das war's für heute Abend. I hope I didn't go over time. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel überzogen. I'll pray for the end. Und ich möchte am Ende beten. Dear Father in heaven, lieber Vater im Himmel, we thank you for your word, wir danken dir für dein Wort, that is a light unto our path, das wirklich ein Licht ist auf unserem Weg. And we thank you that there's so much wisdom in it. Und wir danken dir, dass so viel Weisheit darin liegt. And that we can trust you. Und dass wir auf dich vertrauen können. As our loving Father. Als ein Vater, der uns liebt. That we don't have to fret about every single decision we ever make. Dass wir nicht Angst haben müssen vor jeder einzelnen Entscheidung, die wir treffen müssen. But that we can trust you. Sondern dass wir auf dich vertrauen dürfen. And maybe you're here tonight. Und vielleicht bist du heute Abend hier. And you have put that decision in regards to God. Und du hast diese Entscheidung, was Gott betrifft, have pushed it away or vielleicht hast du sie beiseite geschoben, lingered on, oder hast sie einfach ja verzögert, because you think it's not so important. Weil du gedacht hast, so wichtig ist es jetzt nicht. So please, I would encourage you tonight, make that decision. Und ich möchte dich ermutigen heute Abend, fäll diese Entscheidung. And invite Christ into your heart. Und lade Christus in dein Herz ein. And maybe at home take a stone and put it wherever you come by. Und vielleicht nimmst du zu Hause einen Stein und legst ihn irgendwo hin, an eine Stelle, wo du wieder vorbeikommst und wo du sagen kannst, das ist mein Altar. A place of remembrance. Der Ort der Erinnerung. That I've made that decision. Dass ich diese Entscheidung gefällt habe. Blaise Pascal, if you remember him. Blaise Pascal. He has sewn this in his coat. Er hat das in seinen Mantel eingenäht. So he wouldn't forget. So damit er seine Entscheidung nicht vergisst. And Father, we pray for all of us here tonight. Und Vater, ich bete für uns alle hier heute Abend. That you would touch our hearts. Dass du unsere Herzen berührst. Encourage us. Dass du uns ermutigst. To make bold decisions. Dass wir wirklich mutige Entscheidungen treffen. As God said to Joshua. So wie Gott auch zu Josua gesagt hat. Be bold. Sei mutig. And take the land. Und nimm das Land ein. Father, we pray that you would bless this coming week. Vater, wir bitten, dass du die kommende Woche segnest. Bless our hearts in it. Segne unsere Herzen, Herr. And in your name we pray. Amen. Wir beten das in deinem Namen.